Ich schulde doch niemand etwas. Das geht uns nichts an. Wir haben zur Einkassierung einen fälligen und gesetzlich protestierten Schuldschein auf 115 Rubel erhalten, den Sie der Witwe des Kollegien Assessors Sarnizin vor 9 Monaten ausgestellt haben und der von der Witwe Sarnizin an den Hofrat Chebarow durch Kauf übergegangen ist. Und darum fordern wir von Ihnen eine Erklärung. Aber das ist ja meine Zimmerwirtin. Das tut doch nichts, dass sie Ihre Zimmerwirtin ist. Der Schriftführer blickte ihn mit nachsichtigem, mitleidigem Lächeln an. Gleichzeitig aber ein wenig triumphierend, wie über einen Neuling auf dem Schlachtfeld bei der Feuertaufe. Als wollte er sagen, nun, wie fühlst du dich jetzt? Aber was kümmerte ihn jetzt ein Schuldschein, eine Forderung? Wozu sich darüber auch nur im geringsten aufregen? So etwas auch nur beachten? Er stand da, las, hörte, antwortete, fragte sogar selbst, aber alles nur mechanisch. Der Triumph der Selbsterhaltung, die Rettung aus der drohenden Gefahr, das allein erfüllte in diesem Augenblick sein ganzes Wesen. Unvorhergesehen, ohne Analyse, ohne Deutung und Enträtselung der Zukunft, ohne Zweifel und ohne Fragen. Es war ein Augenblick unmittelbarer, rein tierischer Freude. Aber schon im nächsten Augenblick ereignete sich im Büro etwas wie die Entladung eines Gewitters. Der Leutnant, der wegen der Unehrerbietigkeit immer noch aus dem Gleichgewicht, ganz aufgebracht und wahrscheinlich von dem Wunsche erfüllt war, die gekränkte Ehre wiederherzustellen, stürzte sich nun mit seinem ganzen Zorn auf die unglückliche, pompöse Dame, die ihn schon seit seinem Eintritt mit einem überaus dummen Lächeln anblickte. »Ach du, du Schlampe!« schrie er sie plötzlich aus vollem Halse an. Die Dame in Trauer war schon fortgegangen. »Was ist bei dir in der vorigen Nacht schon wieder passiert, was?« Wieder gibt es bei dir Krawall und Skandal bis auf die Straße hinaus. Wieder Schlägerei und Sauferei. Du hast wohl Sehnsucht nach dem Arbeitshause. Ich habe dir schon gesagt, ich habe dich schon 10-mal gewarnt, dass ich dir das 11. Mal nicht schenken werde. Und du tust es wieder. Du tust es wieder. Raskolnikow fiel das Schreiben aus der Hand und erblickte entsetzt die pompöse Dame an, mit der man so ungeniert umsprang. Aber bald begriff er, was los war, und sofort begann ihm diese Sache sogar sehr zu gefallen. Er hörte mit Vergnügen zu, ja, er bekam sogar Lust, laut zu lachen. Alle seine Nerven zuckten nur so.